ich will die Milch, die Farben find ich geil. Bei jedem Spiel geh mir der Stein. Schwarz-Gelb ist Bundesliga. Schwarz-Gelb immer recht mit mir. Schwarz-Gelb muss immer gut sein. Ja, so gut. Gut, aber dies hier kenn ich gleich. Das war doch mal die Haselnuss, das gibt doch hier reich. Ist mir egal, ich mal sie an, nur noch so schwarz und gelb. Welches Zeichen ist das? Ooh.